Ich komme um 10 Uhr vormittags im Hotel Savoy an. In dieser Stadt leben meine Verwandten. Meine Eltern waren russische Juden. Ich möchte Geldmittel bekommen, um meinen Weg nach dem Westen fortzusetzen. Ich kehre aus 3-jähriger Kriegsgefangenschaft zurück, habe in einem sibirischen Lager gelebt und bin durch russische Dörfer und Städte gewandert, als Arbeiter, Taglöhner, Nachtwächter, Kofferträger und Bäckergehilfe. Zum ersten Mal nach 5 Jahren stehe ich wieder an den Toren Europas. Europäischer als alle anderen Gasthöfe des Ostens scheint mir das Hotel Savoy mit seinen 7 Etagen, seinem goldenen Wappen und einem livrierten Portier. Es verspricht Wasser, Seife, englisches Klosett, Lift, Stubenmädchen in weißen Hauben, freundlich blinkende Nachtgeschirre wie köstliche Überraschungen in braun getäfelten Kästchen. Elektrische Lampen aus rosa und grünen Schirmen, erblühend wie aus Kelchen. Schrillende Klingeln, die einem Daumendruck gehorchen. Und Betten. Daunengepolsterte, schwellend und freudig bereit, den Körper aufzunehmen. Ich freue mich, wieder ein altes Leben abzustreifen, wie so oft in diesen Jahren. Ich sehe den Soldaten, den Mörder, den fast Gemordeten, den Auferstandenen, den Gefesselten, den Wanderer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zimmer frei? Wie lange möchten Sie bleiben? Ein paar Tage, vielleicht eine Woche. In der 6. Etage wäre ein Zimmer frei. Es ist ruhig, die Fenster gehen nach hinten. Sie werden sehen. Gut, ich nehme es. Zimmer 703. Die Zahl gefällt mir. Sie müssen wissen, ich bin zahlengläubig. So, was sagt denn die Zahl 703? Die Null in der Mitte ist wie eine Dame, die von 2 Herren flankiert wird, von einem Älteren und von einem Jüngeren. Na, dann also einen guten Aufenthalt im Zimmer 703. Mein Zimmer schien mir vertraut, als hätte ich schon lange darin gewohnt. Bekannt die Glocke, der Druckknopf, der elektrische Taster, der Kleiderkasten, die Waschschüssel. Alles heimisch, wie in einer Stube, in der man seine Kindheit verbracht hat. Alles beruhigend, wärmeverschüttend, wie nach einem lieben Wiedersehen. Neu war nur der Zettel an der Tür. Nach 10 Uhr abends wird um Ruhe gebeten. Für abhanden gekommene Schmuckstücke keine Haftung. Tresor im Hause. Hochachtungsvoll Kalegoropoulos, Hotelwirt. Kalegoropoulos, Kalegoropoulou, Kalegoropoulou. Eine leise Erinnerung an gemütliche Schulstuben. An einen Griechischlehrer. So vieles kann man in sich saugen und dennoch unverändert an Körper, Gang und Gehaben bleiben. Im Hotel Savoy konnte ich mit einem Hemd anlangen und es verlassen als der Gebieter von 20 Koffern und immer noch der Gabriel Dahn sein. Vielleicht hat mich dieser Einfall so selbstbewusst gemacht, so stolz und herrisch, dass der Portier mich grüßt, mich, den armen Wanderer. Nun, wie war die Nacht auf 703? Können Sie mir sagen, wie ich von hier zur Gipka komme? Sie? Sie wollen in die Gipka? Eine vornehme Straße. Mein Onkel wohnt in der Gipka. Phoebus Bölaug. Bölaug? Ein stadtbekannter Name. Ja, eben der. Der stadtbekannte Bölaug. Ich wollte gerade das Hotel verlassen, da hielt knarrend der Fahrstuhl. Die Tür ging auf, der Portier ließ ein Mädchen aussteigen. Sie trug einen kleinen grauen Sporthut, wandte mir ein braunes Gesicht zu und große, graue, schwarz bewimperte Augen. Ich grüßte und ging. Etwas zwang mich zurückzublicken, da glaubte ich, die biergelben Augen des Portiers auf mich gerichtet zu sehen. Ich schlenderte das enge Gässchen hinunter, in dem das Hotel stand, und ging auf einen Schutzmann zu. Ich fragte nach der Gipka, wo meine Verwandten wohnen, der reiche Onkel Phoebus Bölaug. Gut siehst du aus. Wie lange bist du schon da? Seit gestern, 10 Uhr vormittags. Ich habe im Hotel Savoy ein Zimmer. Und warum kommst du erst heute? Ich wollte nicht in diesem Anzug. Ach, was? Lass dich ansehen. Das ist ein ganz schöner Anzug. Heutzutage schämt man sich nicht. Heute tragen Millionäre auch keinen besseren Anzug. Ich habe auch nur 3 Anzüge. So ein Anzug kostet ein Vermögen. Die Geschäfte gehen nicht mehr in diesen Zeiten. Wie ich klein war, bekam ich einen Mohnbeutel für eine halbe Kopeke. 10 Kopeken kostet jetzt ein Brot. Ich wusste nicht, dass es jetzt so ist. Ich komme aus der Kriegsgefangenschaft. Die Bluse, die ich trage, ist von einem Russen, die er mir geschenkt hat. Und die Hose habe ich von einem verstorbenen Kameraden geerbt. Aber das ist dir doch gut gegangen. Alle Menschen sagen, in der Gefangenschaft ist es gut. Ich war 3 Jahre in der Gefangenschaft. Es war auch manchmal schlecht, Onkel Phoebus. Na. Und jetzt willst du weiterfahren? Ja. Aber ich brauche Geld. Geld brauche ich auch. Wir brauchen alle Geld. Aber du hast es. Ich hab. Wie weißt du, dass ich hab? Ich habe in Wien deinem Vater Geld gegeben. Seine Krankheit hat mich ein schönes Geld gekostet. Und deiner seligen Mutter, meiner Schwester, habe ich einen Grabstein gesetzt, einen schönen Stein. Er hat schon damals 2 runde Tausender gekostet. Mein Vater ist im Siechenhaus gestorben. Aber deine selige Mutter im Sanatorium. Was schreist du nur so? Reg dich nicht auf, Papa. Ja, ja, ist ja schon gut, schon gut. Das, Alexander, ist dein Vetter Gabriel Dan aus Wien. Er ist aus der Gefangenschaft zurück. Das ist mir ein Vergnügen, lieber Vetter. Ganz meinerseits. Er ist auf dem Weg nach Wien und will ein paar Tage in unserer Stadt bleiben und wohnt im Hotel Savoy. Oh, Hotel Savoy. Dort wohl ein schönes Mädchen. Sie heißt Stasia und tanzt im Varieté unnahbar, sag ich Ihnen. Aber im Hotel Savoy und in so einem Aufzug? In dieser alten Bluse, in dieser kurzen Hose? Papa, ich denke, ein blauer Anzug von dir könnte meinem Vetter passen. Ich habe noch blaue Anzüge? Du hast genug davon im Kasten hängen. Ich bringe einen. Aber nein, bitte nicht. Das ist wirklich nicht notwendig. Also Sie werden sehen, der Anzug wird Ihnen passen. Er ist wie neu. Nicht viel getragen. Ach, und wenn schon, Alexander, dann gib ihm die braun getupfte Krawatte und die braune Weste dazu. Na, wir sehen, Gabriel, jetzt bist du wunderbar ausgestattet. Ich scheide am Nachmittag mit einem Pappkarton in der Hand. Ich werde wiederkommen. Leise noch sinkt in mir eine Hoffnung auf Reisegeld. Der Portier grüßt nicht mehr, als ich ins Hotel komme. Ich bin nicht schläfrig. Über mir höre ich Schritte. Behutsame, sanfte, unaufhörliche. Es müssen Frauenschritte sein. Geht jene Kleine, die ich am Vormittag gesehen hatte, so rastlos auf und ab? In diesem Riesenhotel Savoy mit den 864 Zimmern, ja, in dieser ganzen Stadt wachen vielleicht nur 2 Menschen, ich und das Mädchen über mir. Man könnte ganz gut beieinander sein, ich, Gabriel, und ein kleines braunes Mädchen mit freundlichem Gesicht, großen, grauen, schwarz bewimperten Augen. Wie dünn müssen die Decken dieses Hauses sein, wenn die Gazellenschritte so deutlich zu hören sind. Ich beschloss nachzusehen, ob die Schritte wirklich dem Mädchen gehörten und schleiche die Treppe hinauf. Ich kann durchs Schlüsselloch sehen. Es ist das Mädchen. Sie schreitet in einem weißen Gewand auf und ab. Ich bemühe mich, ihr Gesicht zu erhaschen, sehe nur die schwache Rundung eines Kinns, das Viertel eines Profils, wenn sie stehen bleibt, und so oft der Mantel bei einem weiten Schritt sich lüftet, einen Schimmer ihres braunen Fleisches. Irgendwoher kam ein mühsamer Husten. Jemand spuckte in einen Kübel, es klatschte laut. Ich kehre in mein Zimmer zurück. Als ich die Tür schloss, glaubte ich, einen Schatten im Korridor zu sehen. Ich riss die Tür weit auf, dass das Licht meines Zimmers einen Teil des Ganges erhellte. Aber es war niemand gewesen. Oben hörten die Schritte auf. Ich nehme an, Sie sind Stasia vom Varieté. Ach, das wissen Sie? Ich habe Sie gestern vormittags schon gesehen. Ich weiß auch, wie Sie heißen. Gabriel Dan. Und Sie kommen aus der Gefangenschaft. Als ich Sie das erste Mal sah gestern, da hielt ich Sie für einen Kollegen, einen Artisten. Nein, ein Artist bin ich nicht. Ich weiß nicht, was ich bin. Dass Sie nicht wissen, was Sie sehen, so etwas gibt es doch gar nicht. Früher wollte ich Schriftsteller werden, aber dann kam der Krieg und ich glaube, dass es keinen Zweck hat zu schreiben. Ich bin ein einsamer Mensch und ich kann nicht für alle schreiben. Sie wohnen genau über meinem Zimmer? Mhm. Weshalb wandern Sie die ganze Nacht herum? Ich habe gestern Nacht Ihre Schritte gehört. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich lerne in der Nacht Französisch, weil ich nach Paris gehen möchte. Etwas tun, nicht tanzen wie hier. Ein Dummkopf, ein gewisser Böhlaug, hat mich nach Paris mitnehmen wollen. Seither geht mir Paris nicht mehr aus dem Kopf. Sie meinen Alexander Böhlaug? Sie sind doch erst seit gestern hier und den kennen Sie schon? Sie wissen ja auch über mich Bescheid. Ignaz, der Portier hat mir alles erzählt. Er ist der Gefährlichste im Hotel Savoy. Er weiß über alles Bescheid. Haben Sie auch schon mit Ignaz gesprochen? Nein, nein. Aber Böhlauk ist mein Vetter. Oh, entschuldigen Sie. Ich wollte nicht... Aber nein, bitte, bitte. Es stimmt ja, er ist ein Dummkopf. Ja, und was für einer. Kommen Sie. Kommen Sie mit auf mein Zimmer. Ich lade Sie auf einen Tee ein. Ich koche nämlich das Wasser in meinem Zimmer auf einem Spirituskocher. Das darf niemand wissen. Selbst Ignaz weiß es nicht, der ja sonst alles weiß. Den Spirituskocher verstecke ich jeden Tag woanders. Bitte, bitte einzutreten. Heute ist er in meiner Hutschachtel. Gestern lag er in meinem Muff und dann wieder zwischen Schrank und Wand. Aber bitte, so nehmen Sie doch Platz. Die Polizei verbietet Spirituskocher im Hotel. Man kann aber doch nur, ich meine, unsereins im Hotel wohnen. Und das Hotel Savoy ist das Beste, das ich kenne. Sie wollen lange hier bleiben? Nein, nur ein paar Tage. Oh, dann werden Sie das Hotel Savoy nicht kennenlernen. Hier gleich nebenan zum Beispiel wohnt Sanchin mit seiner Familie. Sanchin ist unser Clown im Varieté. Ich habe keinen Tee mehr. Ich brauche Tee. Kommen Sie, gehen wir zu Sanchin. Sanchin wohnt gar nicht nebenan, sondern am anderen Ende des Korridors in der Nähe der Waschküche. Der Dunst der Waschküche betäubt die Augen, verkleinert Distanzen, lässt die Mauer anschwellen. Auch in Sanchins Zimmer ist Dunst. Sein Kopf scheint aus Wolken herauszuwachsen, wie das Haupt einer überirdischen Erscheinung auf frommen Bildern. Er raucht eine lange Pfeife. Sanchin, liebe Sanchin, ich brauche Tee. Tee? Tee, sofort. Zuerst nur die Pfeife. Meine Pfeife ist ausgegangen und die Streichhölzer, ich kann sie nicht finden. Eben hatte ich doch noch welche. Irgendwo müssen sie ja stecken. Vielleicht auf dem Tisch? Nein, nein, auf dem Tisch nicht, aber irgendwo... Hier, nehmen Sie meine einstweilen. Dankeschön, danke, aber vorerst möchte ich meine finden. Irgendwo müssen sie ja stecken. Sie können ja nicht vom Erdboden verschluckt sein. Sie werden sehen, ich werde sie finden. Hier sind sie ja, Schatzchen, hier, in einer Falte der Bettdecke. Endlich mal. Dem Durcheinander. Danke. Und was wolltest du, Stasia? Tee. Mir ist der Tee ausgegangen. Ah, ja, richtig, Tee. Den Tee habe ich im Koffer versteckt. Denn wissen Sie, im Koffer ist Tee sicherer als im Kasten. Im Kasten könnte er immerhin gestohlen werden. Aber wo sind jetzt wieder die Kofferschlüssel? Sehen Sie, es ist nichts zu finden. Zuerst die Streichhölzer und jetzt die Kofferschlüssel. Vielleicht im Kasten? Nein, nicht im Kasten. Da nicht. Bitte bewegt euch nicht. Stillhalten, vielleicht kann ich die Schlüssel klirren hören. Nein, nichts, rein gar nichts. Aber irgendwo müssen sie ja sein. Verlegt, wahrscheinlich verlegt, wie so vieles, verlegt. Ich werde sie finden. Tee wolltest du? Ich werde ihn finden, Stasia. Ah, Tee, da fällt mir ein, ich habe gar keinen Tee mehr. Den letzten habe ich heute früh verbraucht. Das tut uns leid, Sanchin, entschuldigen Sie. Ach, was? Aber gehen Sie zu Fisch. Fisch hat immer Tee bei sich. Geht zu Fisch, er wird euch Tee verkaufen. Gut, gehen wir zu Fisch. Kaufen wir bei Fisch Tee. Sein Vorname ist Hirsch. Er wohnt im letzten Zimmer des Hotels, umsonst. Die Kaufleute und Industriellen des Ortes und die vornehmen Parterregäste im Hotel zahlen für ihn. Er lebt von geheimer Wohltätigkeit. Er nennt sich Lotterieträumer. Er besitzt die Fähigkeit, Lotterienummern zu träumen, die unbedingt eintreffen müssen. Er schläft den ganzen Tag, träumt Nummern und setzt. Angeblich sind viele Menschen durch seine Träume reich geworden. Die wohnen jetzt im ersten Stock des Hotel Savoy. Aus Dankbarkeit bezahlen sie für Fisch das Zimmer. Er lässt niemanden in sein Zimmer, man muss warten, bis er herauskommt. Ich muss doch bitten, es ist spät. Herr Fisch, das hier ist Gabriel Dunn, ein Kriegsheimkehrer. Er wohnt seit gestern hier im Hotel Savoy. Könnten Sie mir ein wenig Tee geben? Wir verrechnen ihn dann in den nächsten Tagen. Tee? Tee, aber nur dann, wenn er wirklich bald verrechnet wird. Aber selbstverständlich in den nächsten Tagen, bitte. Die Schicksale Sanchins und Hirschfischs beschäftigen mich. Alle Menschen scheinen hier von Geheimnissen umgeben. Träumte ich das? Den Dunst der Waschküche? Was wohnte hinter jener Tür? Wer hatte dieses Hotel erbaut? Wer war Kalegoropoulos, der Wirt? Stasia kannte ihn nicht, niemand kannte ihn. Der nächste Morgen beginnt mit Hirschfisch. Er ist im Hemd und in langen weißen Unterhosen und hält steif vor den Leib hingestreckt ein Nachtgeschirr. Groß und hager, sieht er im dämmerigen Zwielicht wie ein Auferstandener aus. Guten Morgen, Herr Dahm. So heißen Sie doch. Ich sage Ihnen, ich habe Nummern geträumt. Eine sichere Terz. Ich setze heute. Haben Sie gehört, die Regierung will die Lotterie abschaffen? Nein. Es wäre ein großes Unglück, sage ich Ihnen. Von was lebt das kleine Volk? Von was wird man reich? Soll man warten, bis eine alte Tante stirbt? Ein Großvater? Und dann steht im Testament das Ganze fürs Waisenhaus. Ich muss noch Ordnung in meinem Zimmer machen. Wissen Sie, ich erspare mir so Trinkgelder. Was brauche ich denn einen Zimmerkellner bei mir? Ich mache mir selbst Ordnung. Die Menschen stehlen wie die Raben. Allen ist schon etwas gestohlen worden. Mir nicht. Ich mache mir selbst Ordnung. Heute hat der Ignaz gesagt, ist Revision. Ich gehe immer weg. Wer nicht da ist, ist nicht da. Wenn der Hotelwirt Kaligropoulos etwas nicht richtig findet, kann er mich nicht herbestellen. Bin ich sein Rekrut. Kennen Sie den Wirt? Wozu soll ich ihn kennen? Ich bin nicht neugierig auf diese Bekanntschaft. Aber haben Sie das Neueste gehört? Bloomfield kommt. Wer ist denn nur dieser Bloomfield? Sie kennen ihn nicht. Bloomfield ist ein Kind dieser Stadt. Milliardär in Amerika. Die ganze Stadt ruft, Bloomfield kommt. Ich habe mit seinem Vater gesprochen, so wie ich hier mit Ihnen rede, so wahr ich lebe. Glauben Sie, dass Stasia zahlen wird? Ganz gewiss. Ich öffnete die Tür meines Zimmers und glaubte noch einmal, wie gestern, einen huschenden Schatten zu sehen. War es der Portier? Es klang wie ein Schlachtruf durchs Haus. Kallegoropoulos kommt! Er kam immer am Vorabend, ehe die Sonne verschwand. Geschöpf der Dämmerung war er, Herr der Fledermäuse. Weiber standen in den drei höchsten Stockwerken verteilt und scheuerten die großen Quadersteine. Zimmerkellner reiben gelbe Säurefläschchen in den Händen an den Klinken. Ignaz kam vorbei, nickte, freundlicher als sonst, ruhig, mit einer Würde, die einem Portier gar nicht anstand. Er schien als einziger in diesem Hause Ruhe bewahrt zu haben. In meinem Zimmer auf dem Nachtkästchen fand ich eine Rechnung mit aufgedrucktem Vermerk. Die geehrten Gäste werden höflich ersucht, in bar zu zahlen. Schecks werden prinzipiell nicht angenommen. Hochachtungsvoll Kallegoropoulos, Hotelwirt. Ich kann die Rechnung nicht bezahlen. Ignaz wird wohl wieder mit dem Patent kommen müssen. Was für ein Patent? Die Blumen auf der Kommode sind von Alexander Böhlaug. Aber ich schicke niemals Blumen zurück. Was können die schon dafür? Hier, Herr Dann, diese drei Koffer mit der Kette daran. Sie sind bereits an Ignaz verpfändet. Nun muss der nächste Koffer drankommen. Ignaz leiht jedem Geld, der Koffer hat. Er bezahlt dann die Rechnungen der Mieter. Aber jeden Morgen kommt er nachsehen, ob die Koffer noch da sind. Stellen Sie sich das vor, jeden Morgen, ob seine Koffer noch da sind. Mir gefiel das Hotel nicht mehr. Wie die Welt war dieses Hotel Savoy. Mächtigen Glanz strahlte es nach außen, Pracht sprühte aus den 7 Stockwerken, aber Armut wohnte drin, in Gottes Nähe. Was oben stand, lag unten, begraben in luftigen Gräbern, und die Gräber schichteten sich auf den behaglichen Zimmern der Satten, die unten saßen in Ruhe und Wohligkeit, unbeschwert von den leicht gezimmerten Särgen. Ich gehöre zu den Hochbegrabenen. Wohne ich nicht im 6. Stockwerk? Treibt mich das Schicksal nicht ins 7? Gibt es 7 Stockwerke nur, nicht 8, nicht 10, nicht 20? Wie hoch kann man noch fallen? Ob wir wissen, dass es nach oben immer ärmer wird? Sie sind so weit von hier, Gabriel Dann. Einmal lernte ich bei meinem Onkel Abel Glanz kennen. Einen kleinen, schäbig gekleideten, unrasierten Menschen, der furchtsam zusammensank, wenn man ihn ansprach. Seine kleinen Augen sahen mich gehässig an. Vielleicht betrachtete er mich als Rivalen. Glanz macht gute Geschäfte. Was für Geschäfte? Mit Valuta. Gefährlich ist es, aber sicher. Es ist eine Glückssache. Wenn einer keine glückliche Hand hat, soll er nicht anfangen. Aber wenn einer Glück hat, kann er in 2 Tagen Millionär sein. Und warum handeln Sie nicht mit Valuta, Onkel? Oh, oh Gott behüte. Mit der Polizei will ich nichts zu tun haben. Wenn man gar nichts hat, handelt man mit Valuta. Ja, es ist nicht leicht, mit Valuta zu handeln. Man setzt sein Leben aufs Spiel. Es ist ein jiddisches Schicksal. Man läuft den ganzen Tag herum. Brauchen Sie rumänische Lehs, bietet Ihnen jeder Schweizer Franken. Brauchen Sie Schweizer Franken, gibt Ihnen jeder Lehs. Es ist eine verzauberte Geschichte. Ihr Onkel sagt, ich mache gute Geschäfte. Ein reicher Mann glaubt, jeder macht gute Geschäfte. Wer hat Ihnen gesagt, Glanz, dass ich ein reicher Mann bin? Wer soll mir das sagen? Das braucht man mir nicht zu erzählen. Die ganze Welt weiß, dass die Unterschrift Mühlaugs Geld wert ist. Die Welt lügt. Das ist alles erstunken und erlogen. Ich, ein reicher Mann, alles erlogen und übertrieben. Alexander trat ein. Im neumodischen Anzug, ein gelbes Netz über den glatt frisierten Kopf. Er duftete nach allerlei, nach Mundwasser und Brillantine und rauchte eine süß parfümierte Zigarette. Aber Papa, was regst du dich so sehr auf? Es ist ja keine Schande, Geld zu haben. Nicht wahr, Herr Alexander, nicht wahr? Und sehen Sie, Ihr Vater schämt sich. Das muss man sich anhören. So sind die eigenen Kinder. Wir leben alle nicht gut. Man arbeitet und schindet sich sein ganzes Leben und dann wird man begraben. Es wird dunkel, man muss Licht machen. Ja, es ist spät geworden. Ich gehe, ich muss gehen. Warten Sie, ich schließe mich Ihnen an. Glanz führte mich durch unbekannte Gässchen, an Höfen vorbei, verwahrlosten Gehöften, freien Plätzen. Wir kommen in eine kleine Gasse. Da stehen Juden, spazieren in der Straßenmitte, haben Regenschirme, lächerlich gewickelte, mit krummen Krücken. Sie stehen entweder still mit sinnenden Gesichtern oder gehen hin und zurück, unaufhörlich. Hier verschwindet einer, dort kommt ein anderer aus dem Haustor, sieht forschend nach links und rechts und beginnt zu schlendern. Wie stumme Schatten gehen die Menschen aneinander vorbei. Es ist eine Versammlung von Gespenstern, längst Verstorbene wandeln hier. Seit tausenden Jahren wandert dieses Volk in engen Gassen. So sind unsere Geschäfte. Ihr Onkel Phoebus Mühlaugs ist ein reicher Mann mit einem kleinen Herzen. Die Menschen haben kein schlechtes Herz, nur ein viel zu kleines. Es fasst nicht viel, es reicht gerade für Frau und Kind. Ich gehe zu Jakob Streimer. Mit Streimer kann man gute Geschäfte machen. Streimer braucht deutsche Reichsmark. Und ich hab... Wollen Sie sich beteiligen? Hier, nehmen Sie und kommen Sie mit. Wenn Ihr Onkel ein weites Herz hätte, könnten Sie zu ihm gehen, deutsche Reichsmark kaufen. Haben Sie in 2 Stunden 100.000 verdient. Aber er gibt Ihnen nichts. So haben Sie wahrscheinlich 5 verdient. Das ist auch viel. Viel? Nichts ist viel. Viel ist 1 Milliarde. Es gibt heutzutage kein viel. Weiß man, was morgen sein wird? Morgen ist Revolution. Übermorgen kommen die Bolschewiken. Die alten Märchen sind wahr geworden. Sie bewahren heute 100.000 im Schrank und gehen morgen hin und es sind nur 50.000. Solche Wunder geschehen heutzutage, wenn nicht einmal das Geld noch Geld ist. Was wollen Sie mehr? Kommen Sie ins Savoy. In der Bar pflegt Streimer immer seine Geschäfte zu machen. Wir kamen ins Savoy. Glanz öffnete eine kleine Tür am Ende des Korridors. Es war eine Bar in einem kleinen dunkelrot getünchten Raum. Eine rothaarige Frau stand hinter dem Bartisch und ein paar geputzte Mädchen saßen verstreut an kleinen Tischchen und sogen Limonade durch dünne Strohhalme. Vor dem Bartisch saßen Herren und aßen Kaviarbrötchen, unter ihnen Hirschfisch. Haben Sie gehört? Blumfield soll in Berlin sein. Wenn er schon in Berlin ist, so kann er jeden Tag eintreffen. Ein Telegramm von Herrn Blumfield. Er kommt am Donnerstag und bestellt Nummer 13. Blumfield ist abergläubisch. Wir haben aber nur 12a und 14. Machen Sie ganz einfach eine 13 hin. das Ei des Kolumbus. Bravo, Fisch. Bloomfield kommt. Glauben Sie denn wirklich? Sicher, Fisch. Ganz sicher. Wie jedes Jahr. So auch in diesem. Sandschien, der Clown des Varietés, ist plötzlich erkrankt. Plötzlich, sagen alle Leute, und wissen, dass Sandschien 10 Jahre lang unaufhörlich gestorben ist. Tag für Tag. Er liegt halb angekleidet auf dem Bett und raucht und will keinen Arzt. Sandschien, ich habe gehört, dass Sie krank sind. Und da habe ich mir gedacht, ich frage Sie, ob Sie vielleicht einen heilkräftigen Tee preiswert kaufen möchten. Verschonen Sie mich nur damit. Verschonen Sie mich mit Ihrem Tee. Gut, dann eben nicht. Das war ja auch nur eine Frage. Wie fühlen Sie sich, Sandschien? Was soll ich sagen? Es ist eine Familienkrankheit. Es sind die Lungen. Wollen Sie vielleicht ein Los kaufen, Herr Dahn? Nun gut, geben Sie her. Es sind gute Zahlen. Es sind die Zahlen 5, 8 und 3. Die Ziehung ist nächsten Freitag. Sie werden sehen, es sind sichere Nummern. Wisch, Sie müssen mir Geld geben. Ich habe nach dem Arzt rufen lassen. Er wird gleich hier sein und ich habe kein Geld, um ihn zu bezahlen. Den Arzt werde ich bezahlen. Warum sagt mir niemand, dass ein Arzt kommt? Aber man muss die Fenster aufmachen, man muss den Kübel ausschütten und die Asche muss verschwinden. Der Arzt wird mir natürlich das Rauchen vorwerfen. Darin sind sich alle Ärzte gleich. Den Doktor kannte ich. Er saß täglich im 5-Uhr-Saal des Hotels. Er ist Militärarzt gewesen. Er hat den festen, klirrenden Gang pensionierter Offiziere. Von seiner gereckten Gestalt, seinen metallenen Augen, seiner starken Stimme geht ein Glanz aus wie von Kaisermanövern. Nur der Süden kann Sie retten. In den Süden hätten Sie fahren sollen. Aber da Sie nicht nach dem Süden gehen, muss der Süden zu Ihnen kommen. Ich lasse Ihnen 2 Flaschen Malaga aufs Zimmer bringen. Eine hervorragende Medizin. Jeden Tag 3 Gläschen Wein. Verstehen Sie mich? 3 Gläschen Wein jeden Tag. Aber jetzt sollten Sie einmal ordentlich schlafen. Kommen Sie, wir lassen Sandschien jetzt allein. Er soll sich ordentlich ausschlafen. Herr Doktor? So leid es mir tut, aber mehr als 2 Flaschen überlebt er nicht. Man braucht es ihm ja nicht zu sagen. Wie viel bekommen Sie für die Visite? Lassen Sie das. Dafür nehme ich kein Geld. Lose? Wollen Sie vielleicht Lose kaufen? Ich habe ganz sichere Zahlen. Sichere Zahlen. An diesem Abend ging ich zu Stasia ins Varieté. Es war immer noch dasselbe Programm, nur hatte es ein Loch. Oder schien es mir so, weil ich wusste, dass Sandschien fehlte. Nach der Vorstellung ging ich mit Stasia nach Hause. Haben Sie bemerkt, wie traurig August war? Wer ist August? Sandschiens Esel. Er arbeitet schon 6 Jahre mit Sandschien. Der auf den Brettern kugelnde Körper fehlte ihm. Sandschiens heisere, krächzende Stimme. Wahrscheinlich haben Sie recht. Es schien so, als ob es ihm unbehaglich wäre, als er auf seinen Hinterbacken tanzte. Ja, er suchte Sandschien. Sandschien wird wohl sterben. Nun wird das Hotel Savoy um einen ärmer. Als ich mit Stasia das Hotel betrete, steht Ignaz in der Vorhalle. In diesem Augenblick ist es mir, als hätte der Tod die Gestalt des Portiers angenommen und stünde nun hier und wartete auf eine Seele. Sandschien wurde um 3 Uhr nachmittags begraben, auf einem entlegenen Teil des orientalischen Friedhofs. Die Kollegen, Stasia und ich und die Frau Sandschiens folgten bis zum Grab. Hart am Grabesrand stand Sandschiens Esel mit schwarzen Trauerläschchen auf den gesenkten Ohren und rührte sich nicht. Und jeder ging um ihn herum und wagte nicht, das Tier wegzuschieben. Mit dem Esel ging ich zurück auf den breiten, kiesbestreuten Wegen des Friedhofs an vornehmen Grabmälern vorbei. Sandschien erschien mir im Traum. Ich sehe, wie er in seiner lehmigen Grube aufsteht und sich rasiert. Ich reiche ihm einen Wasserkübel. Er nimmt Lehm dazu und streicht sein Gesicht mit Lehm an, als wäre es Rasierseife. Das kann ich, Sehen Sie mir nicht zu. Und ich starre beschämt auf seinen Sarg, der in der Ecke steht. Dann klatscht Sanchin in die Hände und es erhebt sich ein lautes Beifallklatschen. Das ganze Hotel Savoy klatscht. Kanner und Neuner und Sigmund Fink und Frau Jetti Kupfer. Vorne steht mein Onkel Phoebus Böhlaug und flüstert mir zu: Weit hast du's gebracht. Du bist nicht mehr wert als dein Vater. Du tauge nichts. Guten Morgen, Vetter. Vetter, was macht Stasia, Fräulein Stasia? Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht? Sie sind aber lustig. Gestern noch sind Sie mit der Dame bei Sanchins Begräbnis hinter dem Sarg einhergegangen, als wären Sie ihr Cousin. Ja, Sanchin. Nun liegt er bereits unter der Erde. Wie der Arzt prophezeite, keine zwei Flaschen Malaga sollte er überleben. Hören Sie, Vetter, ich möchte ein Absteigquartier mieten. Im Hotel Savoy. Zu Hause fühle ich mich nicht genügend frei manchmal. Hier? Im Hotel? Und ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich miete Ihnen ein Zimmer, privat, oder ich zahle Ihnen das Logiegeld für 2 Monate, oder, wenn Sie unsere Stadt verlassen wollen, das Reisegeld nach Wien, Berlin, Paris sogar. Und Sie treten mir das Zimmer ab. Ist das ein kulantes Geschäft? Ich weiß nicht recht. Sie wollen noch bleiben? Ich weiß nicht. Überlegen Sie es sich. Gewiss. Ich will es mir überlegen, ja. Ich will es mir überlegen. Oder war es besser zu bleiben? Da war dieses prachtvolle Hotel. Da war Ignaz, der alte Liftknabe, mit höhnischen, biergelben Augen. Aber was tat er mir, wenn ich zahlte und keine Koffer verpfändete? Da war Kallegoropoulos, gewiss der übelsten einer. Den kannte ich noch nicht, den kannte niemand. Dieses einzigen Kallegoropoulos wegen hätte es sich gelohnt, hier zu bleiben. Geheimnisse haben mich immer gelockt, und es ergab sich bei längerem Aufenthalt gewiss Gelegenheit, Kallegoropoulos, dem Unsichtbaren, auf die Spur zu kommen. Gewiss, es war besser zu bleiben. Da lebte Abel Glanz, ein sonderbarer Souffleur. Im Judenviertel lag Geld im Straßenkot. Es wäre nicht übel, als reicher Mann in den Westen Europas einzuziehen. Mit einem Hemd konnte man im Hotel Savoy anlangen und es verlassen als der Gebieter von 20 Koffern. Und immer noch der Gabriel Dan sein. Aber will ich nicht nach dem Westen? Habe ich nicht lange Jahre in der Gefangenschaft gelebt? Es gibt viele Mädchen in der Welt, braunhaarige, mit großen, grauen, klugen Augen und schwarzen Wimpern, kleinen Fußsohlen in grauen Strümpfen. Man kann Einsamkeiten zusammenlegen, Schmerzen gemeinsam auskosten. Mag Stasia im Varieté bleiben, dem Pariser Alexander anheimfallen. Fahr zu, Gabriel. Ich muss von Stasia Abschied nehmen. Sie war angekleidet, als ich kam, und wollte in die Vorstellung gehen. Ich habe viele rote Rosen bekommen, von Alexander Böhlaug. Alexander Böhlaug wird mein Zimmer nehmen. Ich verreise. Sie wollen verreisen? Wohin? Ich weiß es nicht genau. Es ist schade, dass Sie nicht bleiben wollen. Nicht bleiben können. Kommen Sie heute nach der Vorstellung zu einem Abschiedstee? Nein, wahrscheinlich nicht. Nun, dann gute Reise. Es sei denn... Der Herr verreist? Ja. Es wäre nämlich für Herrn Alexander Böhlaug noch ein Zimmer frei, wenn der Herr nur deswegen verreist. Nein, ich verreise ohnehin. Bringen Sie morgen die Rechnung. Ganz nach Belieben. Ich schlief die ganze Nacht traumlos. Morgen oder übermorgen reiste ich. Ade, Hotel Savoy. Sie sollten nach Paris, Gabriel. Nach Paris. Ja, vielleicht. In Paris wohnte ich bei Madame Bierbaum, das ist eine Deutsche. Die Deutschen sind in Paris die besten Hausfrauen. Madame Bierbaum hat 2 Töchter. Die ältere ist über 14, aber sogar wenn sie 13 wäre, man nimmt es nicht so genau. Nun, eines Tages kam ein Cousin der Madame Bierbaum. Und ich hatte einen Ausflug gemacht mit Jeanne. Kurz, ich komme nach 2 Tagen zurück, den Schlüssel habe ich bei mir. Ich komme in der Nacht, gehe leise, um niemanden zu wecken, auf den Zehenspitzen, wie man sagt, mache kein Licht, ziehe nur die Stiefel und den Rock aus und trete zum Bett und greife, nun, was glauben Sie, gerade nach den Brüsten der kleinen Helene. Sie schlief bei mir, weil der Cousin da war. Oder Madame Bierbaum hatte es absichtlich so eingerichtet. Na kurz, was dann war, können Sie sich denken. Ich kann es mir denken. Alexander beginnt eine neue Geschichte. Der Mann hatte unzählige Geschichten erlebt in seinen lausigen 22 Jahren. Eine Geschichte gebiert die andere, ich höre nicht mehr zu. Plötzlich kam Stasia in den 5-Uhr-Saal. Sie suchte jemanden. Wir waren die Einzigen im Saal. Alexander sprang auf, lief ihr entgegen, küsste ihre Hände und zog sie an unseren Tisch. Wir sind jetzt Nachbarn, was sagen Sie? Ach, das wusste ich nicht. Ja, mein lieber Vetter ist so freundlich, mir sein Zimmer zu überlassen. Sie haben es sich doch überlegt, Vetter, oder? Das ist noch gar nicht ausgemacht. Wir haben ja noch gar nicht richtig darüber gesprochen. Handelt es sich um Geld? Nein, ich reise überhaupt nicht. Aber Sie können dennoch ein Zimmer haben. Wie ich von Ignaz hörte, soll ein Zimmer frei geworden sein, und zwar Zimmer 606 im 4. Stock. So. Na, dann ist ja alles gut. Und wir sind alle drei sehr enge Nachbarn. Ignaz sagt, dass niemand Zimmer 606 wegen der anzüglichen Nummer wolle. Für Damen wäre es schon gar nichts. Nun, ich nehme es. Den dritten Tag stehe ich nun am Bahnhof und warte auf Arbeit. Am Bahnhof kann man Geld verdienen. Vom Bahnhof ist es nicht mehr so weit in die Welt. Hier darf man Schienenstränge hinauslaufen sehen. Menschen kommen an und fahren. Vielleicht kam ein Freund oder ein Kriegskamerad. Es kam wirklich einer, nämlich Zvonimir Pansin, ein Kroate von meiner Kompanie. Auch er kommt aus Russland und nicht einmal zu Fuß, sondern mit der Bahn. Also weiß ich, dass es Zvonimir gut geht und dass er mir helfen wird. Was machst du auf diesem Bahnhof? Wartest du auf einen Zug? Willst du weiterreisen? Ich warte auf Arbeit. In der Fabrik, da streiken die Arbeiter. Für Feldarbeit bekommt man zwar Essen und Wohnung, aber kein Geld. Und ich muss Geld haben. Am Bahnhof kann man vielleicht Geld verdienen. Ich habe noch Geld. Willst du bleiben oder weiterziehen? Ich denke, ich werde hier bleiben. Vielleicht will ich hier Revolution machen und du kannst mir dabei helfen. Ich kann nicht. Du glaubst an deine Revolution. Ich bin ein Einzelner. Ich habe kein Gefühl für die Gemeinschaft. Ich bin ein Egoist, ein wirklicher Egoist. Ein gebildetes Wort. Alle gebildeten Worte sind schändlich. In der einfachen Sprache könntest du so Hässliches gar nicht sagen. Was gehen mich die streikenden Arbeiter an? Ich stehe allein, mein Herz schlägt nur für mich. Ich habe keine Gemeinschaft mit einer Menge. Ich bin ein kalter Mensch. Auch im Krieg habe ich mich nicht eins mit der Kompanie gefühlt. Jeder Mensch lebt in einer Gemeinschaft. Vielleicht lebe ich in der Gemeinschaft mit den Bewohnern des Hotels Savoy. Was redest du da? Und da fällt mir nur Alexander Böhlaug ein, mein Vetter. Aber was habe ich schon Gemeinsames mit Alexanderl? Nein, nicht mit dem Böhlaug, aber dann eher schon mit dem toten Sandschin und mit Stasia, mit den vielen im 5., 6. und 7. Stock, die in diesem Hotel Savoy eingesperrt sind. Wir können zusammen wohnen. Mein Zimmer im Hotel Savoy ist groß genug für uns zwei. Du kannst auf meinem Bett schlafen, ein warmes, weiches Bett, und ich auf dem Sofa. Nein, ich schlafe auf dem Sofa. Ich vertrage keine Bettwärme. Auf weichen Lagern habe ich schlechte Träume. Wir gehen den ganzen Tag umher. Zvonimir erkundigt sich bei den Arbeitern nach den Verhältnissen, nach den Streikführern, er gibt den Kindern Geld. Am Abend kamen wir in die Bar. Zvonimir in seiner russischen Militärbluse mit genagelten Stiefeln. Zvonimir kniff die Bardame in den Oberarm. Sie ließ einen schrillen Juchzer los. So einen Gast hatte sie schon lange nicht gehabt. Zvonimir ließ Schnäpse mischen, gab Ignaz einen Klaps auf die Schulter, dass er zusammensank, in die Knie brach. Zvonimir lachte laut über die Mädchen und fragte nach den Namen der Gäste. Spät kam Alexander Böhlaug. Zvonimir hatte zu viel getrunken. Spitze Stiefel trägt er, dein Alexander. Kommen Sie her, Vetter von meinem Freund Gabriel, kommen Sie nur her. Haben Sie spitze Stiefel? Lassen Sie doch sehen, ob Sie auch scharf sind. Wo lassen Sie denn Ihre Stiefel schleifen? Oh, wohl die neueste Kriegswaffe. Sturmangriff mit französischen Stiefelspitzen. So war ich der Sohn Nikitas bin. Hey, und Ihre Krawatte, schöner als meiner Großmutter Kopftuch. So war ich Zvonimir Pansin heiße und noch nie mit Ihrer Braut geschlafen habe. Warum sind Sie so traurig, Alexander? Er tut, als würde er nichts hören. Ich möchte diesen Vetter nicht an deiner Stelle, Gabriel. Man sucht sich seine Vetter nicht aus. Und nicht für ungut, Alexander. Und Kopf hoch. Zvonimir macht selbstständige Ausflüge im Hotel. Er geht in leere Zimmer, lässt Zettel mit Grüßen zurück und kennt alle Menschen nach 3 Tagen. Auch Stasia kennt er. Ein herrliches Hotel, dieses Hotel Savoy. Hast du noch genug Geld, Zvonimir? Was soll Geld? Wir müssen das Zimmer bezahlen. Mir scheint, du bist bereits dem Hotel Savoy verfallen. Niemand entgeht dem Hotel Savoy. Das Hotel Savoy ist mir verfallen, mein Lieber. Und Stasia, die Kanaille, ist in dich verliebt. Stasia ist ein gutes Mädchen. Aber man darf nicht so weiterleben. Wir müssen arbeiten. Es gibt keine Arbeit hier, Zvonimir. Wenn es dich beruhigt, so lass uns weggehen von hier. Ich finde Arbeit für uns. Wenn du willst, so finde ich Arbeit. Ich war gestern am Güterbahnhof. Hopfenballen müssen umgeladen werden und es gibt keine Bahnarbeiter. Ich könnte das Kommando übernehmen. Wir gehen hin am nächsten Morgen. 14 Männer sind wir. Kämpfen gegen schwere Hopfenballen, die nach Deutschland gehen sollen. Absender und Empfänger verdienen an diesen Hopfenballen mehr als wir 14 zusammen. Alle 14 sind wir ein einziger Mann. Und ich bin kein Egoist mehr. Aber nach 3 Tagen sind wir mit der Arbeit fertig. Schon um 4 Uhr nachmittags sind wir frei. Aber wir bleiben auf dem Güterbahnhof und sehen zu, wie unsere Hopfenballen langsam nach Deutschland hinausrollen. Es kommen wieder Heimkehrer in die Stadt aus Russland und Sibirien. Das Hotel bekommt neuen Zugang. Viele Fremde. Sanschins Zimmer ist schon belegt. Auch Alexandr muss sein Quartier hergeben für 3 Tage. Ignaz hat es mir erzählt. Es wäre das gute Recht des Hoteldirektors. Mir wird unheimlich in der Stadt. Es sieht fast so aus, als will ein neuer Krieg ausbrechen. Es ist eine gottverdammte Stadt. Gott strafte diese Stadt mit Industrie. Industrie ist die härteste Strafe Gottes. Aber die Heimkehrer bringen die Revolution mit. Ich werde zu ihnen in die Baracken gehen und ich werde den Hungernden von den Reichen erzählen. Ich erzähle ihnen von den reichen Fabrikanten, von den nackten Mädchen in der Bar, wie sich die Fabrikanten an den Armen bereichern. Wenn man ein Bündel Holz schleppt vom Wald, so weiß man wenigstens, dass es warm wird in der Stube. Aber wem wird hier warm? Wem? Nicht den Armen. Es kann nicht gehen, wenn nur einer verdienen will. Alle warten auf Blumfield. Er ist an allen Fabriken in der Stadt beteiligt. Glanz erzählte mir, er hätte Gelegenheit, jetzt eine neue Stellung anzunehmen, aber lieber wäre ihm eine Stellung bei Blumfield. Er wartet auf Blumfield. Und Blumfield kommt nicht. Im Waisenhaus ist ein Schornstein eingestürzt. Alle warten auf Blumfield. Aber Blumfield kommt nicht. Am Friedhof hat man eine Erdsenkung bemerkt, aber man wartet auf Blumfield. Aber Blumfield kommt nicht. Die ganze Welt wartet auf Blumfield. Nur Blumfield kommt nicht. Sogar Phoebus Bölaug wartet auf Blumfield. Er braucht Geld, um sein Geschäft zu vergrößern. Nur Blumfield kommt nicht. Aber wenn er kommt, dann werde ich ihn umbringen, diesen Blumfield. Plötzlich war Blumfield da. Es ist immer so mit großen Ereignissen, mit den Kometen und Revolutionen und Hochzeiten der regierenden Fürsten. Die großen Ereignisse pflegen überraschend zu kommen. Blumfield kam um 2 Uhr nachts im Hotel Savoy an. Ich glaube, man hätte einen Tag nach der Ankunft Blumfields auf dem Fußboden essen können. Es riecht nach aufgelöstem Bohnerwachs. Etwas Feiertägliches liegt in der Luft. Wenn Glocken läuten würden, wäre es selbstverständlich. Hirsch Fisch kam in Unterhosen. Er hatte Lust, so wie er war, bis zu Blumfield zu gehen. Henry Blumfield lernte ich beim 5-Uhr-Tee kennen. Henry Blumfield sieht sich alles genau an. Seine Augen lernen auswendig. Er trinkt seinen Mokka sehr schnell. Eine halbe Schale lässt er stehen. Er nippt nur, flink wie ein durstiger Vogel. Er bricht ein kleines Törtchen entzwei und lässt ein halbes liegen. Er hat keine Geduld für die Nahrung, er vernachlässigt seinen Leib. Er ist mit gewaltigen Dingen beschäftigt. Er denkt an große Gründungen. Henry Blumfield, des alten Blumenfelds Sohn. Mr. Blumfield? Ja. Sie sind also Henry Blumfield. Oh, Mr. Blumfield, wir haben Sie schon erwartet. Doktor, wie geht es? War viel zu tun dieses Jahr, viele Sterbefälle? Kein besonderes Jahr. Ein Jahr wie jedes Jahr. Ich habe gehört, in Amerika ist Alkoholverbot. Was macht man in so einem Land? Ja, Mr. Blumfield, was macht man in Amerika, wenn man traurig ist und ohne Alkohol? Man spielt, zum Beispiel Grammophon. Mein alter Vater, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, das Trinken schadet nur dem Betrunkenen. Amerika. Amerika ist ein interessantes Land. Hier in dieser Stadt verbauert man. Der Schädel wird einem zugenäht. Das Gehirn verdorrt einem hier. Aber die Kehle nicht. Das könnte Ihnen in Amerika passieren. Da haben Sie recht. Sie sind fremd hier, Sie beide. Ich habe Sie noch nie gesehen. Mein Name ist Gabriel Dahn und mein Freund hier heißt Zvonimir Pansin. Wir sind Heimkehrer, wir halten uns hier nur zum Spaß auf. Wir wollen weiterfahren. Sind Sie schon lange unterwegs? 6 Monate. Und wer weiß, wie lange noch. Ist es Ihnen schlimm ergangen in der Gefangenschaft? Im Krieg war es schlimmer. Ich benötige einen Sekretär. Wissen Sie jemanden für mich? Einen Sekretär? Er muss nur die Menschen, die mich täglich hier besuchen wollen, scheiden können in lästige und nützliche und mit beiden Arten verhandeln. Außer Glanz fällt mir im Moment niemand ein. Glanz? Wie kommen Sie ausgerechnet auf Glanz, nicht Glanz? Wollen Sie nicht diese Stellung annehmen, Mr. Dunn? Sie meinen? Nun, wie wär's? Ich weiß nicht recht. Wir wollen sehen. Sie können morgen in Ihrem Zimmer... Welche Nummer? Zimmer 703. Bitte. Morgen in Ihrem Zimmer anfangen. Wissen Sie, ich brauche einen zuverlässigen Menschen. Ich kann mich nicht immer auf mein eigenes Urteil verlassen. Ich brauche hin und wieder eine Kontrolle meiner selbst. Und ich habe ja auch keine Zeit, um jeden nachzudenken. Also abgemacht, Mr. Blomfeld. Bis morgen früh, Zimmer 703. Wenn es Ihnen recht wäre, um 10 Uhr zu beginnen, bis 4 Uhr nachmittags. Bis morgen, Mr. Dunn. Bis morgen, Mr. Blomfeld. Man sollte ihn erschießen, ja, das sollte man. Ich saß im Vorhof des lieben Gottes Henry Bloomfield und registrierte Gebete und Wünsche seiner kleinen Menschen. 2 oder 3 Wochen wollte Bloomfield bleiben. Und nach 3 Tagen sah ich, dass er mindestens 10 Jahre hier bleiben müsste. Es ist merkwürdig, Zvonimir, wie sich die Menschen verändern, weil Bloomfield mein Chef da ist. Sie alle wollen Geld, sie wollen Geschäfte machen mit Bloomfield. Aber es ist nicht leicht, von Bloomfield Geld zu bekommen. Bloomfield enttäuscht sehr viele. Jeder hat plötzlich geschäftliche Ideen in diesem Hotel und in dieser Stadt. Ich habe auch eine Idee. Hä? Bloomfield umbringen. Wozu? So, zum Spaß. Das ist ja keine geschäftliche Idee und sie hat auch keinen Zweck. Weißt du übrigens, warum Bloomfield da ist? Um Geschäfte zu machen. Bloomfield pfeift auf diese Geschäfte. Nein, er kommt nicht, um seine Fabriken zu reparieren. Vielleicht liebt er hier eine Frau. Nicht wegen einer Frau. Nicht, um in seiner Heimat ein Kino zu finanzieren und schon gar nicht, um den Fabrikanten Geld zu geben. Auch wenn die Arbeiter schon die 5. Woche streiken. Und weshalb gibt er kein Geld? Ich sage doch immer umbringen. Frag ihn doch. Ich werde ihn nicht fragen. Es geht mich nichts an. Und es ist eine Gemeinheit. Ich war heute früh am Friedhof. Ich war in Sanshins Grab. Am Friedhof waren viele Bettler. Sie erzählten mir, dass heute der Todestag des alten Bloomfield ist und dass Henry, sein Sohn, deshalb hierher kommt. Nur die Bettler wissen den Zweck der Bloomfieldschen Reise, nicht die Fabrikanten. Es ist eine Heimkehr. Auch ich habe Heimweh. Ich habe Sehnsucht nach den weiten, großen Feldern. Nicht nur Bloomfield hat Heimweh. Ich habe ihn vor dem Grabe des alten Blumenfelds stehen sehen und weinen. Die Tränen liefen ihm über die dünnen Wangen. Er wischte sie mit den kleinen Kinderhänden weg. Dann zog er ein Bündel Geldnoten hervor. Die Bettler fielen über ihn her wie ein Fliegenschwamm. Er kommt jedes Jahr hierher, seinen Vater besuchen. Er ist Ostjude und die haben überall dort ihre Heimat, wo sie ihre Toten haben. Ich kann Mr. Bloomfield verstehen. Mitleid mit Bloomfield? So bist du. Es änderte sich viel im Hotel Savoy. Leute kamen aus Berlin und aus anderen Städten. Es waren laute Menschen und sie schrien und logen schreiend, um das Gewissen zu übertönen. Sie waren Aufschneider und Prahlhänse. Sie hielten die Welt für eine geschäftliche Niederlage Gottes und sie wollten ihm Konkurrenz machen und ebenso große Geschäfte eröffnen. Sie wohnten in den 3 unteren Stockwerken. Zu mir kamen auch die Leute aus den oberen Stockwerken und es nahm kein Ende. Ich sah, dass keiner freiwillig im Hotel Savoy wohnte. Sie sind noch immer da? Sind Sie enttäuscht? 2 Wochen sind vergangen, seitdem ich Sie zum letzten Mal gesehen habe. Sie vernachlässigen unsere Freundschaft. Nicht ich. Sie vernachlässigt unsere Freundschaft. Auf Sie gewartet habe ich von dem Varieté im Schatten einer Mauer. Wir haben miteinander Tee getrunken. Eine leise Wärme lag um uns beide. Sie war meine erste liebliche Begegnung im Hotel Savoy. Ich fahre nun doch mit Ihrem Vetter Alexander nach Paris. Wie gern würde ich mit ihr nach Paris fahren. Zusammen sein mit ihr 1 oder 2 oder 10 Jahre. Ich bin eifersüchtig auf Alexander Böhlhaug. Wenn Sie nach Paris kommen, so schreiben Sie mir vorher eine Karte? Warum sagt sie nicht, ich möchte mit Ihnen nach Paris fahren? Es ist vielleicht nicht mehr an der Zeit, einen armen Gabriel Dahn zu lieben, der nicht einmal einen Koffer hat, geschweige denn ein Haus. Es ist vielleicht jetzt die Zeit, in der die Mädchen den Alexander Böhlhaug lieben. Sie schreiben mir sicher? Versprechen Sie mir das? Ich schicke Ihnen den Eiffelturm. Wie Sie wollen. Wie lange bleiben Sie noch im Hotel Savoy? Ich fahre bestimmt in 10 Tagen. Leben Sie wohl. Gabriel, dann. Vergessen Sie mich nicht. Am nächsten Morgen sehe ich Stasia am Arm Alexanders die Treppe hinuntergehen. Beide lächeln mir zu. Da weiß ich, dass Stasia eine große Dummheit gemacht hat. Ich verstehe sie. Die Frauen begehen ihre Dummheiten nicht wie wir aus Fahrlässigkeit und Leichtsinn, sondern wenn sie sehr unglücklich sind. Große Ereignisse nehmen manchmal ihren Anfang in Friseurstuben. In dem kleinen Frisiersalon im Hotel Savoy ereignete es sich, dass einer der streikenden Arbeiter Lärm schlug. Er ließ sich rasieren und bezahlte nicht. Der Friseur, er war ein großzügiger Mensch, hätte ihn gehen lassen. Doch Ignaz drohte mit der Polizei. Da schlug der Arbeiter auf Ignaz ein. Die Polizei verhaftete den Arbeiter. In meinem Zimmer ist die Unrast, seitdem ich die Besucher Bloomfields empfange. Unrast ist im ganzen Hotel, im Korridor und im 5-Uhr-Saal. Und eine kohlenstaubüberwehte Unrast herrscht in der Stadt. Die Revolution ist da! Freunde, Kameraden! Das Hotel Savoy ist ein reicher Palast und ein Gefängnis. Unten wohnen die Reichen, die Freunde der Fabrikanten, oben die armen Hunde, die ihre Zimmer nicht bezahlen können und die an Ignaz die Koffer verpfänden. Auch wir möchten in weichen Betten schlafen wie die Herren im Parterre. Auch wir möchten schöne, nackte Mädchen sehen in der Bar des Hotel Savoy. Diese Stadt ist ein Grab der armen Leute, ihr Arbeiter. Ihr schluckt den Staub der Fabrikanten. Die Revolution ist da. Ein Brief von Herrn Bloomfield. Ignaz, was erschrecken Sie mich so? Ein Brief für Sie, von Mr. Bloomfield. Sicher etwas Interessantes. Wollen Sie ihn nicht öffnen? Lassen Sie das. Sie sehen doch, der Brief ist an mich gerichtet, an mich ganz persönlich. Ich dachte nur, sicher sehr interessant. Lassen Sie mich allein den Brief lesen. Geehrter Herr, ich danke Ihnen für Ihre Hilfe und erlaube mir, Ihnen ein Honorar zu übergeben. Meine plötzliche Abreise wird Ihnen verständlich sein. Wenn Ihr Weg Sie nach Amerika führen sollte, so werden Sie hoffentlich nicht verfehlen, mich zu besuchen. So plötzlich ist er wieder abgereist. Er hat seinen toten Vater besucht, er wird nie mehr in seine Heimat kommen. Er wird seine Sehnsucht unterdrücken. Nicht alle Hindernisse kann das Geld aus dem Weg räumen. Extrablatt! Unruhen in der Hauptstadt! Arbeiter gegen Militär! Typhusgefahr! Die Arbeiter im Aufstand! Nieder mit den Reichen im Hotel Savoy! Nieder mit ihnen! Folgt mir! Vor dem Hotel Savoy steht ein Polizeikordon. Polizei sperrt die schmale Gasse von beiden Seiten ab. Die Menge steht auf dem Marktplatz und wirft Steine in die leere Gasse. Die Steine füllen die Straßenmitte, man hätte sie neu pflastern können. Wir gehen durch die Stadt, sie ist still, die Läden sind geschlossen. Ein jüdischer Leichenzug begegnet uns, die Leichenträger rennen mit dem Toten auf den Schultern und die Frauen hasten schreiend nach. Wir wissen, dass wir das Hotel Savoy nicht mehr wiedersehen. Abel Glanz treffen wir im Judenviertel. Er hat gar nicht im Hotel geschlafen. Er erzählt Neuigkeiten. Meiners Villa ist zerstört. Meiner und seine Familie sind im Auto fortgefahren. Vorwärts! Wir kommen zum Hotel zurück. Die Menge weicht nicht. Der Polizeioffizier schreit einen schrillen Kommandoruf. Ein paar armselige Schüsse knattern, ein paar Menschen fallen, einige Frauen kreischen. In diesem Augenblick geht oben im Hotel die Dachluke auf und Ignaz erscheint, der alte Liftknabe, hat ihn heute seinen Fahrstuhl so hoch hinaufgeführt. Das Hotel brennt! Weshalb? Kommt er nicht herunter? Kommen Sie herunter! Da bricht eine helle Stichflamme aus der Dachluke. Ignaz' Kopf verschwindet. Eine gelbe Flammengarbe bricht aus wie ein Tier. Im 6. Stockwerk brennt es auf, man sieht weiße Lichtbündel hinter den Fenstern. Im 5. brennt es, im 4. Es brennt in allen Stockwerken, während die Menge das Hotel stürmt. Ich erblicke Zvonimir im Getümmel und rufe ihn. Trommelwirbel erdröhnt, harter Schritt, genagelter Stiefel. Ein Kommandoschrei. Zvonimir, warte! Bleib hier, warte auf mich! Ich warte die ganze Nacht auf Zvonimir. In den grauenden Morgen ragen halb verkohlte Reste des Hotels. Die Nacht war kühl und windig und hat das Feuer geschürt. Der Morgen bringt grauen, schrägen Regen. Er löscht verborgene Gluten. Schade. Es war ein gutes Hotel. Haben Sie Zvonimir gesehen? Es gab so viele Tote in dieser Nacht. Glauben Sie, Zvonimir ist unter Ihnen? Viele hat der Tod im Hotel Savoy erreicht. Wenn der Tod nachstellt, dann trifft er auch. Ignaz soll verbrannt sein. Und Hirschfisch auch. Wissen Sie, Glanz, dass Ignaz eigentlich Kallegoropoulos war? Der sagenhafte Kallegoropoulos. Was soll's? Ignaz? Kallegoropoulos? Kallegoropoulos? Ignaz? Das Hotel ist abgebrannt. Hier kann man keine guten Geschäfte mehr machen. Gabriel Dahn. Ich bin müde. Ich nehme den nächsten Zug. Er soll am Abend fahren. Mit Abel Glanz gehe ich zur Bahn. Wir sitzen im leeren Wartesaal. Wir fahren in einem langsamen Zug mit südslawischen Heimkehren. Wissen Sie dann, wissen Sie, wenn ich zu meinem Onkel nach New York komme. New York. Amerika. Henry Bloomfield. Ja. Amerika. Wir brachten Hotel Savoy von Josef Roth mit Cornelius Obonja, Thomas Thieme, Peter Simonischek, Peter Matic, Brigitte Kahner, Christoph Eichhorn und anderen. Regie Robert Mateka. Hörspielbearbeitung Helmut Peschiner.